Ja, weil, wissen Sie es, es waren sehr nette junge Leute. Beide, er und sie. Obwohl man sie kaum auseinanderhalten konnte. Sie waren stundenlang hier. Vielleicht auch, weil es draußen zu kalt war und hier war es warm.